Und er führte mich zurück an den Eingang des Tempels. Da gewahrte ich, dass unter der Schwelle des Hauses Wasser hervorkam, nach Osten zu, denn die Vorderseite des Tempels ging nach Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seitenwand des Tempels, südlich vom Altar. Sodann führte er mich durch das Nordtor hinaus und geleitete mich den Weg außen herum zum Außentore, das in der Richtung nach Osten gewendet ist, da gewahrte ich, dass aus der südlichen Seitenwand Wasser hervortröpfelte. Indem nun der Mann, mit einer Messschnur in der Hand, nach Osten zu hinausging, maß er 1000 Ellen ab. Sodann führte er mich durch das Wasser hindurch, dieses ging bis an die Knöchel. Hierauf maß er wieder 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, dieses ging jetzt bis an die Knie. Sodann maß er nochmals 1000 Ellen und führte mich durchs Wasser, dieses ging nun bis an die Hüften. Und er maß abermals 1000 Ellen, da war es ein Fluss geworden, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war zu hoch, Wasser, das man durchschwimmen musste, ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Und er sprach zu mir, hast du das wohl gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich zurück an den Rand des Flusses. Als ich nun zurückkam, da gewahrte ich am Rande des Flusses sehr viele Bäume auf beiden Seiten. Da sprach er zu mir, dieses Wasser geht hinaus in den östlichen Bezirk und fließt hinab in die Jordansteppe, und wenn es ins Tote Meer ins salzige Wasser kommt, so werden die Wasser dort gesund. Und alle lebendigen Wesen, was nur da wimmelt, wohin irgend seine Flut kommt, das wird leben, und der Fischreichtum wird sehr groß sein, denn wenn dieses Wasser dorthin gekommen sein wird, wird das Wasser des Toten Meers gesund werden, und alles, zu dem der Fluss kommt, wird leben. Und es werden Fischer an ihm stehen von Engedi bis En-Iglaim, ein Ort, wo man Netze ausspannt, wird das Wasser sein. Sein Fischreichtum wird sein, wie der des großen Meers, überaus groß. Aber seine Lachen und Tümpel werden nicht gesund, sie sind zur Salzgewinnung bestimmt. An dem Flusse aber sollen zu beiden Seiten seines Ufers allerlei Bäume mit genießbaren Früchten wachsen, deren Laub soll nicht welken und deren Früchte sollen kein Ende nehmen. Alle Monate sollen sie frische Früchte tragen, denn ihr Wasser geht vom Heiligtum aus. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihr Laub als Heilmittel. So spricht der Herr Jahwe, dies ist die Grenze, innerhalb derer ihr euch nach den 12 Stämmen Israels in das Land teilen sollt. Und zwar sollt ihr es einer wie der andere zum Erbbesitz erhalten, weil ich da einst geschworen habe, es euren Vätern zu verleihen, und so soll euch nun dieses Land als Erbbesitz zufallen. Und dies sei die Grenze des Landes auf der Nordseite, vom großen Meer in der Richtung nach Hetlon bis wo es nach Hamat hineingeht, Berota, Sibraim, welches zwischen dem Gebiete von Damaskus und dem von Hamat liegt, bis Hazar-Enon, das an der Grenze von Hauran liegt. Es soll also die Grenze laufen vom Meere bis Hazar-Enon, so dass sich das Gebiet von Damaskus weiter nach Norden zu erstreckt, das ist die Nordseite. Und die Ostseite, von Hazar-Enon an, das zwischen Hauran und Damaskus liegt, bildet zwischen Gilead und dem Land Israel der Jordan die Grenze bis zum östlichen Meere, bis nach Tamar hin, das ist die Ostseite. Und die Südseite gegen Mittag, von Tamar bis Emeribot bei Kades nach dem Bach Ägyptens, und weiter bis zum großen Meere, das ist die Südseite nach Mittag zu. Und die Westseite, das große Meer bildet die Grenze bis gerade gegenüber von da, wo es nach Hamat hineingeht, das ist die Westseite. Und ihr sollt dieses Land unter euch teilen nach den Stämmen Israels. Und zwar sollt ihr es unter euch und die Fremdlinge, die unter euch weilen, die Söhne unter euch erzeugt haben, als Erbbesitz verlosen. Sie sollen euch gelten, wie die eingeborenen Israeliten, mit euch sollen sie inmitten der Stämme Israels Erbbesitz erlosen. In dem Stamme, bei welchem der Fremdling weilt, da sollt ihr ihm seinen Erbbesitz anweisen, ist der Spruch des Herrn Jahwe.